RP, Rufus der Ragnarok. Gamer prügelt eine Creamy. Creamy Card wird gedroppt! OTFF. Creamy Card gedroppt, fällt auf das Warp zur nächsten Map. RP, Rufus ist angepisst. Er kann sie nicht aufheben und wird bei jedem Versuch nach Halbberater gewarbt. Das ist eine wahre Geschichte. Ist genauso passiert. Kleiner Schwertmann Rufus ist auf dem Feld neben Albata. Killt eine Creamy. Creamy Card wird gedroppt und liegt in der Mitte auf dem Portal zur Stadt Albata. Notrufia chattern. Kammerwehr, kommen schnell. Meine Card liegt auf den Warp, kann die nicht aufheben. Bitte F? Keine Antwort, die Creamy Card löst sich auf, sie ist weg. Screenshot an den Support gesendet, die Antwort. Wir setzen keine Items, die verloren gegangen sind. RP, Rufix ist sauer. Scheiß Lallin hier. Fink doch, das ist meine Karte, ich will die haben. Ragnarok online im Jahr 2004 Support. Nein, Creamy Card, wichtiges Teil, ermöglicht es den Skill Teleport zu benutzen. Rufus ist nun ein Mager und der Charakter hat einen Zopf. Rufus findet das scheiße und will den Schaden neu machen. Eine Creamy Card hat er wieder. OMG. RP, Rufus Neuling im Game, löscht den Charakter, um ihn neu zu erstellen ohne Zopf, aber er löschte den Charakter ohne seine Creamy Card und das restliche Equipment ins Lager zu legen. Creamy Card wieder weg. Rufus der Gamer, noch so jung. Rufus, du bist geil, du bist geil. Wochen später, er hat neues Equipment. Wieder eine neue Creamy Card und ein Schild mit einer Phänomena Card. Rufus der Gamer im Jahr 2004 läuft als Merchant zur Kafra. Da steht ein Merchant, der klickt den Store von ihm an. Rufus kann es nicht glauben. Ein Schild mit einer Phänomena Card kann man gebrauchen, auch wäre. RP, Rufus kauft das Ding, geht zu Kafra, um es zu lagern, aber dann das Böse. Erwachen, what the fuck, Alter? Wo ist mein Schild? Rufus, mein Schild. RP, Rufus, Neuling im Jahr 2004 in Ragnarok Online, klickte einen Merchant-Store an, kauft ein viel zu billiges Schild mit einer Phänomena-Card, die Millionen wert ist für nur 21.000 Zeni, aber RP! Rufus hat mit der Maus den NPC erwischt, der genau unter dem Merchant-Store stand. Oh, war ja Rufus verkaufte sein eigenes Schild am NPC. Der bis heute nicht kein Glück in der Liebe, aber seit diese Vorfälle passiert sind, hat er nur noch Glück in Online-Games und im Real-Life zockt er alle ab bei Spielen mit Karten und Brettspiele. RP, Rufus, Pro-Players Eventi, Pechvogel, aber das Blatt wendete sich, nun Glück im Spielen, Pech bei den Frauen, Tennisamt, Rufus ist Leben. RP, Rufus wurde Game Master, Event GM und ist erfolgreich, aber in der Liebe nichts mehr. Er bekommt immer nur die falschen Frauen. RP, Rufus, Glückspilz in Games, hat keinen Bock mehr auf Frauen. Warum? RP, Rufus, man wird nur wieder Verletzte, da hab ich keinen Bock mehr drauf. RP, RP, Rufus, der Game, ja 20, hat nun ein Lager voller Creamy Cards, so viel er will, aber keine Hoffnung mehr auf eine eigene Familie zu gründen. Einmal Gamer, immer Gamer.